Hadith Nummer 45. Von Umar ibn al-Khattab wurde berichtet, dass ein Jude zu ihm sagte: O Führer der Gläubigen, es gibt eine Ayah in eurem Buch, die ihr rezitiert. Wäre sie auf uns Juden herabgesandt worden, hätten wir den Tag ihrer Offenbarung zu einem Fest für uns gemacht. Er, Umar, fragte: Welche Ayah ist diese? Der Jude nannte den Wortlaut wie folgt: Heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Glauben erwählt. Umar sagte: Wir kennen doch diesen Tag und wissen, an welchem Ort diese Ayah auf den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, herabgesandt worden ist. Es war an einem Freitag, während er in Arafah stand.